verheiratet. Ihre jetzige Ehefrau. Ich habe einmal zu viel gemacht. Ich bin jetzt zweimal verheiratet. Ah, nee, ist ja auch das dritte Mal haben Sie vielleicht vergessen, was so lange gedauert hat. Sie waren nämlich 25 Jahre mit Ihrer jetzigen Ehefrau liiert, haben Sie aber erst nach 25 Jahren geehelicht. Warum? Wollten Sie da so ganz auf Nummer sicher gehen? Ich kann das jetzt lustig ausdrücken. Ich habe mir gedacht, in meinem Alter bist du froh, wenn du noch in 20 Jahren junge Frau triffst. Aber das war es nicht. Nein, das war es nicht. Im Ernst? Nein, wir haben, das war, glaube ich, eine Lustentscheidung. Das war eine laue Frühlingsnacht, in der man sich bei einem Gläschen Champis sagt, dann machen wir sich, können wir jetzt auch mal heiraten. Und dann haben wir uns beide darüber gefreut, dass das einer von uns zuerst gesagt hat. Ihre Frau ist aber über 20 Jahre jünger als Sie. Ist das ein Vor- oder ist das ein Nachteil? Für Sie ist das ein Nachteil. Weil? In jeder Beziehung. Für mich ist das ein großer Vorteil, weil ich noch verhältnismäßig junge Kinder habe. Meine kleine Tochter ist 13, die andere ist 18. Und das heißt, mein größter Sohn, mein großer Sohn ist 45. Und wenn Sie Kinder haben von 13 bis 45, dann haben Sie einen sehr breiten Musikgeschmack. Und Sie kennen sich eigentlich in der Welt ganz gut aus, weil ich zu allen einen sehr guten Zugang habe. Wir haben so eine Patchwork-Family, wir machen die Urlaube alle zusammen. Und die Kinder untereinander merken gar nicht, dass sie einen haben.